Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Wir haben Sonntag, den 4.10.2020 und war heute das erste Mal wieder beim Training in Benefit und war schon ein komisches Gefühl, nach 3 Monaten wieder zum Training zu gehen. 2 Monate musste ich aussetzen wegen meiner Reha-Kur auf Borkum. Und den anderen Monat ist halt immer was dazwischen gekommen. Heute war ein recht schönes, fantastisches Wetter und jetzt gegen Abend, Viertel nach 6, kommt die Sonne raus und muss wie immer meine Fenster zuhängen mit alter Bettwäsche, weil ich unterm Dach wohne und hier oben keine Rollos angebracht habe und ist halt eine Dachwohnung und war früher mal ein Speicher und bisschen Muskelkater, mir tut immer noch mein rechtes Bein weh, das ist langsam sehr unangenehm, dass ich so Muskelkrämpfe im rechten Knie in der oberen Wade kriege. Oder nennt man das Wade? Ne, die Wade ist unten. Oben, rechts, rechte Knie. Schmerzt wieder wie Sau und ich hoffe mal, dass es nichts Schlimmes ist und nicht viel passiert heute und das war's erstmal. In diesem Sinne, thank you for listening. Have a nice day. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, eure Stadt, unser aller Stadt. Bleibt mir gewogen, ihr Fruchtfliegenbestäuber. Ciao.